haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute das Seminar. Normalerweise ist es eine Ehre, als Redner zu einem Seminar eingeladen zu werden. Normalerweise pfeife ich auf diese Ehre, weil ich keine Lust habe, vor netten Damen und biederen Herren über die Schattenseiten meines Berufes zu referieren. Das Seminar der Krimi-Freunde klang auch nicht besonders verheißungsvoll. Doch es lockten zwei Tausender und jede Menge Gratisessen. Na, Maloney, hat man Sie auch zu diesem Seminar eingeladen? Ich dachte, nur richtige Fachleute hätten hier etwas verloren. Wenn ich gewusst hätte, dass sogar viertklassige Polizisten diesem Verein angehören, wäre ich natürlich zu Hause geblieben und hätte mich ins Nirvana gesoffen. Keine Angst, Maloney, ich gehöre nicht zu diesem Verein. Ich bin hier nur als Redner. Diese Krimileser haben doch keine Ahnung, wie wirkliche Polizeiarbeit funktioniert. Da ist es höchste Zeit, dass Ihnen ein Profi sagt, was Sache ist. Zudem kann ich die 200 Franken gut gebrauchen. Ihr Honorar beträgt 200 Franken? Ja, und freie Unterkunft natürlich. Großzügig, diese Krimileser, finden Sie nicht? Ich fühlte mich gleich 10-mal besser. Der Polizist kramte ein unleserliches Manuskript hervor und hielt es mir unter die Nase. Ich nickte eifrig und wünschte mir jene Stunde herbei, in der ich dem Polizisten mein Honorar in Form eines Schecks unter die Nase halten konnte. Vorerst aber suchte ich nach dem Organisator des Anlasses. Er hieß Wagner und versteckte seinen Kopf hinter einer riesigen Brille. Schön, dass Sie kommen konnten. Sie sind also ein richtiger Privatdetektiv? Ach, das ist wunderbar. Das verleiht dem Anlass die nötige Authentizität. Sie wissen, worum es geht? Ich dachte, ich erzähle ein wenig aus meinem Berufsalltag, während Sie meinen Scheck ausfüllen. Ach so, ja. Ja, ein bedauerlicher Irrtum. Ja, unser Sekretär hat es leider übersehen. Die Gage ist natürlich 200 Franken. Ich weiß auch nicht, wie die zusätzliche Null aufs Papier kam. Wenn das so ist, gehe ich wieder. Ja, bedauerlich. Andererseits verstehe ich Sie gut. Sind Sie mit Ihrem eigenen Wagen hier? Nein, mit dem Bus. Wieso? Ja, weil erst morgen wieder ein Bus fährt. Bedauerlich. Das Hotel ist leider ausgebucht, aber vielleicht bleibt es trocken in der Nacht und Sie könnten draußen... Schon gut. Ich halte die Rede und Sie Ihre Klappe. Wunderbar. Gleich anschließend findet der Wettbewerb statt. Es geht um die goldene Bleikugel. Klingt verlockend. Wem darf ich die durch den Kopf jagen? Ihnen vielleicht? Den Teilnehmern werden kurze Textpassagen aus Krimis vorgelesen. Wer am meisten Autoren erkennt, gewinnt die goldene Bleikugel. Ich ging ins Hotel und stellte meine Zahnbürste ins Glas. Danach machte ich es mir ein wenig auf dem Bett bequem. Später genehmigte ich mir unten in der Hotelbar einen Whisky. Dermaßen gestärkt wagte ich einen Blick in einen der Seminarräume. Der Polizist war gerade dabei, ein paar angehenden Krimi-Autoren die Lust am Schreiben zu vermiesen. In einem anderen Raum feilte eine ältere Dame an einem Text. Im Gegensatz zum Stiefel, der eindeutig dem kriminalistischen Umfeld zuzuordnen ist. Sein Auftreten ist übrigens temperaturunabhängig, was wiederum zeigt, dass er oft einen symbolischen Gehalt aufweist, wie etwa auch der Sonnenhut, der gemeinhin wohlhabenden weiblichen Mordopfern zugeschrieben wird. Klingt nicht schlecht. Ist die Sterblichkeitsrate unter Krimilesern eigentlich höher als in der Normalbevölkerung? Das weiß ich nicht. Mein Spezialgebiet sind die Sandalen. Hürlimann ist mein Name. Das sagt Ihnen doch sicher etwas. Mein Spezialgebiet sind Gummistiefel und mein Name sagt Ihnen sicher überhaupt nichts, Maloney. Gummistiefel? Hat darüber nicht schon ein Italiener eine Arbeit geschrieben? Schon möglich. Sie schreiben also über Sandalen. Ich forsche. Ich bin Wissenschaftlerin. Mein Buch über das Wesen der Sandale im Kriminalroman des ausgehenden 20. Jahrhunderts ist bahnbrechend. Deshalb bin ich hier. Ich ließ die Sandale zurück und ging zurück in den anderen Saal. Die Reihen der angehenden Krimi-Autoren hatten sich gelichtet, während der Polizist unablässig weitersprach, bis schließlich, außer mir, niemand mehr zuhörte. Ich erinnere mich an einen Fall. Da suchten wir nach einem Haar, fanden aber keines, obwohl es zu einem Kampf zwischen dem Opfer und dem Täter kam, was normalerweise immer mit Haarausfall verbunden ist. Also schlossen wir folgerichtig, dass der Täter eine Glatze hatte. Wir ließen alle Glatzköpfe der Stadt verhaften und gründeten die Soko oben ohne. Und wenn Sie nicht gestorben sind, ermitteln Sie noch heute. Ich bitte Sie, Maloney, unterbrechen Sie nicht dauernd. Diese Menschen hier möchten etwas lernen. Nanu, wo sind all die Autoren hin? Wahrscheinlich zum Berufsberater. Ach, da kommt einer zurück. Da kann ich ja weitermachen. Das ist Wagner, der Seminarleiter. Schnell, schnell, ich brauche Ihre Hilfe. Derek ist tot. Hat Harry endlich zugeschlagen. Wurde auch langsam Zeit. Derek ist auch hier, gibt er Autogramme? Er ist tot, jemand hat ihn erschossen. Du, was mache ich jetzt am Dienstagabend, wenn kein Derek mehr kommt im Schweizer Fernsehen? Das ist entsetzlich, Maloney. Ich glaube, Derek ist gar nicht Derek. Ja, doch, doch, er heißt so. Er war immer sehr stolz darauf. Oh, er war der Übelste, ich meine, der eifrigste aller Krimileser. Tausende von Krimis kannte er auswendig. Er war der Favorit für die goldene Bleikugel. Und jetzt hat ihm jemand eine bleierne verpasst. Das verstehe ich nicht, Maloney. Eine goldene Bleikugel gibt es doch gar nicht. Das ist wie ein korrupter Polizist. Das ist ein Widerspruch, Maloney. Gerade Krimiautoren sollten vorsichtig mit Worten umgehen. Worte sind wie eine Waffe, Maloney. Derrick wurde nicht mit Worten ermordet. Er wurde abgeknallt. Kaltblütig. Er zeigte uns den Weg zur Toilette. Tatsächlich lag in einer der engen Kabinen eine Leiche. Die Leiche grinste seltsam und ihre Hände waren nach oben gestreckt. Der Polizist hantierte umständlich auf seinem Mobiltelefon herum. Nachdem er zuerst mit einem Massagesalon verbunden wurde, schaffte er schließlich doch noch den telefonischen Weg ins Präsidium. Es gibt nichts Schlimmeres, als in einem Mordfall zu ermitteln, in den einige Hobbydetektive verwickelt sind. Und unter den Teilnehmern des Krimiseminars gab es eine ganze Reihe kleiner Melonis, die der Polizei und mir die Arbeit zur Hölle machten. Üble Sache, Maloney. Mitten ins Herz. Dieser Derek war auf der Stelle tot. Sind Sie sicher? Liegt er nicht seltsam da? Will er uns mit den gekrümmten Fingern nicht etwas sagen? Uns vielleicht einen Hinweis auf den Mörder geben? Interessante These. Wenn ich mir den Toten und seine Verrenkungen anschaue, tippe ich auf eine Riesenkrake als Mörder. Sie halten sich da raus, Maloney. Ich möchte alle Teilnehmer dieses Seminars darauf hinweisen, dass das, was ich hier mache, Ermittlungen sind, wie sie jeder erstklassige Polizist dieser Welt anstellt. Hat nichts mit den Krimis zu tun, den Sie schmökern. Das ist eine Frechheit. Ich schmökere nicht. Ich bin anerkannter Kriminologe. Ich habe sogar schon einen Mordfall gelöst. Jetzt übertreiben Sie nicht. Sie haben bloß herausgefunden, welche Katze den Goldfisch ihrer Nachbarin gefressen hat. Na und? Die wirklich schwierigen Ermittlungen sind jene mit Tieren. Die sprechen nämlich nicht. Da zählt nur das Gehirn des Ermittlers. Hier haben wir es aber mit einer Leiche zu tun. Die redet auch nicht. Oder hat der Tote vorhin etwas gesagt? Wir müssen die Toilette nach Fingerabdrücken untersuchen. Genau. Fangen Sie damit an, Frau Meier. Ich betrete eine Männertoilette grundsätzlich nur mit Gummihandschuhen. So sehen Sie auch aus. In den Krimis, die Sie lesen, gibt es nur frisch gewaschene Leichen und die Mörder riechen alle nach Chanel 5 zum Kotzen. Eine nette Bande. Hat nicht zufällig jemand eine Packung Rattengift dabei? Gift? Derek ist erschossen worden, das ist doch offensichtlich. Amateurelende. Muss ich mir das bieten lassen? Es reicht es! Ich beginne mit den Ermittlungen. Wie ist der Name? Meier. Sehr gut. Blutgruppe, Impfausweis. Und einen Bankkontoauszug, bitteschön. Was soll das? Was geht Sie das an? Ich suche nach einem Motiv. Das Motiv ist leider offensichtlich. Was denn? Hat der Mann etwa neben die Schüssel gepinkelt? Derek war der Beste. Er hätte die goldene Bleikugel gewonnen. Da ist das Motiv zu suchen. Dann müssen wir also nur nach dem Zweitbesten suchen. Das bin ich! Blödsinn! Ich bin viel besser als Sie. Ich bin zwar nicht die Schönste im ganzen Land, aber in Sachen Sandalen und Krimi kann mir niemand etwas vormachen. Sie sind alle vorläufig festgenommen. Jetzt übertreibt er wieder. Sie halten den Mund, Maloney. Was ist hier eigentlich los? Wann startet der Wettbewerb? Findet er auf der Toilette statt? Wer sind Sie? Sie moderiert den Wettbewerb. Das ist Frau Liniger. Sie ist Fotomodell und Krimileserin. Soll ich sie aufhaben? Nur zu. Man kriegt hier drin ja beinahe keine Luft mehr. Moment mal, Moment mal. Hat der Tote nicht etwas in der Hand? Tatsächlich? Die Hand umklammert etwas? Soll ich die Finger wegschneiden? Mein Mann ist Metzger. Ich weiß, wie man das macht. Alle zurücktreten! Ich erledige das. Dazu benötigt man Feingefühl. Hat vielleicht jemand eine Zange zur Hand? Es dauerte eine Weile, bis der Polizist wieder aufstand und einen auffälligen Ohrring hochhielt. Sofort wendeten sich alle Blicke in Richtung von Frau Liniger. An ihrem rechten Ohr baumelt ein verblüffend ähnlich aussehendes Stück fröhlich herunter. Wenig später wurde Frau Liniger professionell verhört. Wer, glauben Sie, wird Fußball-Europameister? Ach, was weiß ich, die Schweiz, Deutschland, Japan oder Prinz Charles ist mir doch egal. Für diese Antwort beantrage ich bei der Staatsanwaltschaft einen Haftbefehl. Sie sind die Tatverdächtige Nummer eins. Benehmen Sie sich dementsprechend. Also gut, der Ring gehört mir, ich war in der Toilette, wir hatten Streit. In der Toilette, was machten Sie da? Derek wollte mich zu einem Quickie überreden. Zu einem was? Ein Quickie, das ist Sex unter Termin. Jetzt reicht es, ich möchte von Frau Liniger wissen, was ein Quickie ist, nicht von Ihnen, Maloney. Ein Quickie ist eine schnelle Nummer. Ich mag das aber nicht, schon gar nicht auf der Männertoilette. Ist doch geschmacklos, so etwas. Der Kerl bot mir Geld, die Hälfte des Gewinnes. Was für ein Gewinn? Hat der Mann im Lotto gewonnen? Oder gab es eine Tombola auf der Toilette? Die goldene Bleikugel ist mit 10.000 Franken dotiert. Ich sagte ihm, ich sei keine Nutte. Er wollte mich küssen, ich knallte ihm eine, er riss an meinem Ohrring und ich haute ab. Und dann kam eine Kugel geflogen und traf Derek ganz zufällig mitten ins Herz. Ich habe ihn nicht erschossen. Ich habe ihm nur eine runtergehauen. Davon ist noch nie ein Mann krepiert. Leider. Ich verließ die beiden und suchte Wagner, den Seminarleiter. Ich traf ihn in seinem Hotelzimmer. Er machte einen verstörten Eindruck. Blöde grinsend zeigte er auf seinen Koffer. Ich verstehe das nicht. Es muss jemand in mein Zimmer eingedrungen sein. Anders kann ich mir das nicht erklären. Da schau her. Eine Waffe. Ist sie noch warm? Ja. Ja, das muss die Tatwaffe sein. Jemand will mir den Mord anhängen. Hatte vielleicht eine der Damen Zugang zu ihrem Zimmer? Was für Damen? Nun, vielleicht wollten sie einen kleinen Nutzen daraus ziehen, dass die teilnehmenden Damen einiges tun würden, um die eigenen Chancen zu verbessern. Ach so. Nein, nein, ich mache mir nichts aus Damen. Von klein auf war ich in Cherrykorten verliebt. Ja, so etwas prägt. Nein, nein, Frauen bedeuten mir nichts. Sexuell, verstehen Sie? Dann haben Sie den Schlüssel vielleicht einem Mann gegeben. Nein. Ja, hier hat es keine Männer, die mir gefallen. Ich stehe mehr auf junge Poeten. Aber die kriegt man heute kaum noch. Gehen alle in die Werbung. Ja, bitte, Sie müssen mir glauben. Ich habe nichts mit dem Mord zu tun. Könnten wir die Tatwaffe nicht einfach gemeinsam irgendwo verstecken? Eine seltsame Idee für einen Unschuldigen. Also okay, gut, ich gebe es zu. Derek hatte einen Schlüssel zu meinem Zimmer. Ich verehrte ihn, aber das alles macht doch keinen Sinn. Derek ist tot. Weshalb sollte er nach seinem Tod die Waffe in meinem Koffer verstecken? Vielleicht hat der Mörder den Schlüssel aus Dereks Tasche geklaut. Ja, aber klar. Ja, das muss es sein. Ja, dass ich nicht selber darauf gekommen bin. Wer den Schlüssel hat, der ist der Mörder. Ich nickte, bezweifelte jedoch, dass die Sache so einfach war. Wagner bat mich, den anderen zu verheimlichen, wie es sexuell um ihn bestellt war. Ich zuckte mit den Schultern und ging aus dem Zimmer. Wagner zog es vor, die Polizei gleich selber ins Messer zu laufen. Er beteuerte minutenlang seine Unschuld und verwies auf seine Berufstätigkeit, die offenbar mit seinem Unvermögen als potenzieller Mörder zu tun hatte. Oh, ich möchte Krimis schreiben, nichts lieber als das, aber ich schaffe es einfach nicht, ein Buch zu Ende zu bringen. Ich bin zu ängstlich. Jedes Mal, wenn ich über einen Mord schreibe, bekomme ich Hühnerhaut. Vielleicht sollten Sie Liebesromane schreiben oder bekommen Sie bei Liebesszenen Schweißausbrüche. Oh, bitte, bitte, ich habe nichts mit dem Mord zu tun. Ich war die ganze Zeit nicht auf der Toilette. Ich hasse öffentliche Toiletten. Lieber verklemme ich es mir, als auf eine Klobrille zu sitzen, auf der vorher jemand anderer gesessen ist. Also wenn ich in die Ferien verreise, nehme ich meine eigene Klobrille mit. Ja, ich brauche diese Vertrautheit einfach. Soll ich Ihnen meine Klobrille zeigen? Mein Name ist darauf eingraviert. Der Mörder ging nicht auf die Toilette, weil er musste, sondern weil er wollte. Er ging nur hinein, um Derek zu ermorden. Genau, Maloney. Die Klobrille ist kein Alibi. Sie sind verhaftet, Herr Wagner. Aber keine Angst, ich werde mich dafür einsetzen, dass Sie im Gefängnis Ihre eigene Klobrille benutzen. Aber ich war es nicht. Befragen Sie die anderen. Die haben alle ein Motiv. Die mochten Derek nicht, weil er der bessere Krimileser war als Sie. Der Polizist ließ sich nicht davon abbringen, Wagner in Handschellen zu legen. Er ließ sich schließlich widerstandslos an seine Klobrille ketten. Wenig später befragten wir die anderen Verdächtigen, die sich am hoteleigenen Swimmingpool vergnügten. Es hat keinen Sinn mehr zu leugnen. Wir haben soeben erfahren, dass der Täter auf der Toilette gesehen wurde. Ich bitte deshalb, dem Mörder vorzutreten und alles zu gestehen. Nicht, weil ich mir davon etwas verspreche, aber dieser Detektiv hier, der sie Maloney nennt, mag es, wenn man immer weiter sucht, auch wenn der Mörder längst überführt ist. Dann wissen Sie, wer der Mörder ist? Eine Klobrille wird der Tat dringend verdächtigt. Es fehlt bloß noch ein Motiv. Gott sei Dank. Ich dachte schon, Sie seien es gewesen, Kunz. Ich? Was soll der Blödsinn? Wieso verdächtigen Sie mich? Weil Sie auf der Toilette waren, als der Mord geschah. Dann war es doch nicht die Klobrille. Lassen Sie die Frau ausreden, Maloney. Was haben Sie gesehen? Herr Kunz ist mir in die Damentoilette gefolgt. Sind Sie jetzt total? Was sollte ich auf der Damentoilette? Ich dachte, Sie wollten die Tatwaffe verstecken. So einen Blödsinn kann nur jemand denken, der sein Leben damit vergeudet, viktorianische Schundkrimis zu lesen. Ich sage nur eines, Wambo. Wambo, ist das ein französischer Maler? Den kenne ich nicht. Kommt der manchmal in Kreuzworträtseln vor? Joseph Wambo ist ein begnadeter Krimi-Autor, genauso wie James Ellroy. Merken Sie sich die Namen. Frau Hürlimann hat noch nie einen Wambo gelesen, nicht mal einen Ellroy. Kein Wunder hat die Frau einen Dachschaden. Jetzt reicht es aber. Sie waren in der Damentoilette. Dafür halte ich meine Hand in die Schüssel, ins Feuer. Ich war nicht auf der Damentoilette. Obwohl, wenn ich es mir genau überlege, wunderte ich mich ein wenig darüber, weshalb ich nirgends ein Pinkelbecken fand. Aber vielleicht haben das ein paar Feministinnen abmontiert. Scheint so, als wären Sie tatsächlich in der falschen Toilette gelandet. Moment mal. Derek wurde auf der Herrentoilette ermordet. Ich war aber auf der anderen. Aber da stimmt doch etwas nicht. Genau! Was aber stimmt nicht? Weshalb sind Sie in die Damentoilette gegangen? Na, weshalb wohl? Weil ich sah, dass kurz hintereinander aus der anderen Toilette zwei Frauen kamen. Das Fotomodell und Frau Meier. Wer kam zuerst? Ist denn das wichtig, Maloney? Wer kam zuerst? Das ist doch keine Tour de Suisse-Etappe. Hier geht es nur um eine Toilette. Zuerst kam das Fotomodell und wenig später Frau Meier. Ich bin nicht mehr der Schnellste. Es dauerte eine Weile, bis ich den Weg bis zur Toilette zurücklegte. Ich ging natürlich in die andere Toilette. In die falsche, weil die beiden Frauen aus der Männertoilette gekommen waren. Jetzt verstehe ich gar nichts mehr. Was machen all die Frauen auf der Herrentoilette? Ist das jetzt in gewissen Kreisen? Es dauerte unendlich lange, bis er begriff. Der Polizist ließ sich schließlich dazu überreden, den bedauernswerten Herrn Wagner von seiner Klobrille loszubinden. Schließlich fanden wir Frau Meier, die gerade dabei war, einen Schlüssel zu verscharren. Hände hoch und beide Füße auf dem Boden. Wegfliegen hat keinen Sinn, Frau Meier. Ich kann nicht fliegen. Umso besser. Sie sind nämlich verhaftet wegen Mordes an diesem... Derek. Derek. Jemand hat gesehen, wie Sie aus der Herrentoilette kamen. Unmittelbar nachdem Frau Liniger die Toilette verließ. Derek hat mich hintergangen. Ich habe ihn geliebt, aber er hat sich an dieses junge Ding rangeschmissen. Hat ihr sogar Geld geboten. Für eine Nummer auf der Toilette. Ich bin beiden gefolgt. Hörte, wie er sich wie ein Dummkopf benahm und hörte, wie sie ihm eine knallte. Ich war außer mir vor Wut. Ich wusste nicht, was ich tat. Plötzlich hielt ich eine Waffe in der Hand und plötzlich fiel ein Schuss. Na, Sie müssen mir glauben, ich war wie paralysiert. Es war so, als würde ich mir selber zuschauen. Und dann war er tot. Sehr gut. Nach diesem schönen Geständnis habe ich nichts dagegen, wenn Sie Ihre eigene Klobrille mit ins Gefängnis nehmen möchten. Ist er in eine Parkuhr gerannt oder was? Der Polizist lächelte gequält. Das Seminar wurde abgebrochen, da der Seminarleiter Wagner mit einem Küchenjungen und dem Preisgeld durchgebrannt war. Das Honorar für meinen Auftritt war ebenfalls unauffindbar. So blieb mir nichts anderes übrig, als im Polizeiwagen zurück in die Stadt zu fahren und mir unterwegs die unvollendeten Witze eines geistlosen Beamten anzuhören. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Sie hörten... Das Seminar.